Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 477 Update ins Ungewisse. Thema ist heute Android 10 kommt morgen am 3. September, jawohl. Und die Süßigkeiten, ja, sind es nur noch für die Nerven, nicht im Namen. News, jede Menge gab es diese Woche. Ich musste sogar ein bisschen kürzen, unglaublich. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Manchmal gibt es gar nichts, ja, manchmal sehr viel. Ha. Was das wieder soll. Die Community war auch sehr aktiv. Und natürlich auch die App der Woche ist wieder dabei. Natürlich dürfte das diesmal keine Überraschung sein. Okay, gehen wir mal gleich los ans erste Thema. Android 10 kommt am 3. September. Das ist natürlich ein Riesending aus verschiedenen Gründen. Zunächst mal ändert sich der Name quasi. Bisher gab es ja immer diese Süßigkeiten im Namen. Ja, übrigens tatsächlich schon immer. Am Anfang war das zwar noch nicht so publik, aber schon ab Donut wurde das dann recht bekannt. Ja. Und somit hat dann jede Android-Version auch seine eigene Süßigkeit. Damit ist jetzt Schluss. Und mit noch so viel anderem Schluss, viel, viel schlimmer als mit den Namen, ja. Aber Süßigkeiten wird man in Zukunft dennoch brauchen, und zwar für die Benutzer, nämlich für die Nerven. Das soll ja gut sein für die Nerven, wenn man was Süßes isst, ja. Ich weiß zwar nicht, ob das stimmt. Aber oftmals hat schon eine Tafel Schokolade, ja, jemanden vom Wahnsinn gerettet, ja, ne, so heißt es ja immer. Und ich glaube, ihr braucht bei Android 10 schon mal einen guten Vorrat an Schokolade am Anfang, ja, wenn das so ist, denn es gibt einige Sachen, die mit den bisherigen Gepflogenheiten bei Android tatsächlich spricht. Ja, und da werden etliche User inklusive mir bestimmt nicht sehr begeistert sein. Es ist ehrlich gesagt zu viel im Einzelnen das zu sagen. Ja. Ein großer Punkt beispielsweise ist sicherlich die schon jetzt langsam verändernde, ja, das langsam veränderte Filesystem. In der nächsten Version, das wurde schon angekündigt, wird dann das Filesystem tatsächlich komplett anders werden. Das bedeutet, dass dann die Programme keinen Zugriff mehr haben, die Apps keinen Zugriff mehr haben auf den Speicher sozusagen. Also ist ziemlich heftig. Und File Manager dürften dann wohl ja zur Vergangenheit angehören, zumindest andere als die von Google. Ziemlich heftig. Und erste Schritte in diese Richtung wird man dann eben auf Android 10 sehen können. Auch Angst wird mir, wenn ich an die Stromsparmechanismen denke von Android 10. Auch das wird sehr, sehr kritisch werden. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie die letzte Beta ist. In einigen Beta-Versionen konnte man auch Programme nicht mehr komplett und ohne Bedingungen rausnehmen aus diesem Stromsparmechanismus, was natürlich fatal wäre. Auch hier zeigt sich ein Trend, dass eben, was ich auch schon bei einigen Sendungen erwähnt habe, ein Trend, dass ohne die offizielle Segen von Google das nicht mehr geht. Das bedeutet, es gibt grundsätzliche Verbote, grundsätzliche Mechanismen, die es unmöglich machen für viele App-Entwickler, die eigene App noch funktionierend zur Verfügung zu stellen. Ja, und dann gibt es eben diese Möglichkeit, bei Google Ausnahmen zu beantragen, mit Google zu reden, und dann bekommt man vielleicht eben für einige Funktionen wieder eine Genehmigung. Ich glaube, dass die Intention da hinten dran nicht das Böse in Google ist, sondern einfach dem geschuldet ist, dass es immer wieder schwerwiegende Sicherheitsverletzungen gibt und Google dem auch nicht einfach so Herr werden kann im Play Store. Aber das Bild, das sich hier abzeichnet, die Verschärfungen der Regeln im Play Store, das Wegfallen, Einstampfen von APIs, die restriktiveren Zugriffs, ja, wie sagt man, die Zugriffsmodalitäten, ja, die gewährt werden den Firmen, sind, wenn jetzt rigoros umgesetzt, ja, und bestehende Richtlinien, die eben die ganze Zeit sehr locker ausgelegt werden, werden jetzt sehr engstirnig ausgelegt, was dann zum Beispiel auch dazu führt, dass auch Programme, wie zum Beispiel letzte Woche berichtet, wie IFTTT, dass die dann Massivfunktionen abbauen müssen, damit sie überhaupt noch funktionieren. Sperrungen sind in der letzten Zeit häufiger geworden. Viele Entwickler wurden davon also eiskalt erwischt, weil sie eben nicht damit gerechnet haben, dass Google so einen Schritt macht. Und jetzt kommt Android 10, und in diesem Kontext, wenn man sich das dann betrachtet, dann ist die Vorfreude auf Android 10 doch schon sehr, sehr stark gedämpft. Da helfen auch nicht die kleinen kosmetischen Änderungen. Mir scheint es sowieso eigentlich nur noch um den Dark Mode zu gehen. Ja, zumindest wenn man der Berichterstattung glauben kann. Das sind Dinge, die wird einen normalen User einen feuchten Kehricht interessieren. Das ist vollkommener Humbug. Ja. Jetzt kann man das Display schlechter erkennen. Wunderbar, danke Google. Ja, sehr viel Verbesserung, klar. Gut, ich gehe mal davon aus, dass man es auch auf einen White Mode setzen kann. Wenn es das nicht ist, war es das bei mir übrigens mit Android. Ich werde Android nicht mit einem schwarzen Hintergrund benutzen. Wir sind nicht in den 80ern mehr. Ja, das kann man vergessen. Ich bin nicht daheim am Computer. Da nutze ich gerne dunkle Hintergründe. Warum? Weil es in meinem Zimmer nicht so hell ist. Aber ansonsten finde ich es vollkommen Blödsinn, vollkommener Blödsinn, dass ich draußen im Freien hier, dass das Display dann maximale Helligkeit haben muss, dass ich überhaupt noch was erkennen kann. Nur weil die denken, Dark Mode ist hip. Ja, gut, ich meine, ne, Choice, ja, ist okay. Sollen das so machen? Dark Mode, wer es will, und fertig. Und ich hoffe, das wird auch so gemacht. Nur das als Riesending, als Riesenverbesserung zu sehen, da greife ich mir doch an den Kopf. Ja? Das ist so, wie wenn man sich jetzt, wenn jetzt ein großer Automobilhersteller, ja, das neue Automobil zeigt, ja, und macht dann revolutionär und bla bla bla und hin und her und was ist es? Jetzt gibt's schwarz statt weiß die Lackierung. Ne? Also bitte. Supi. Also, da könnte ich mich wieder aufregen, ne? So, ich reg mich schon wieder auf. Aber so geht's eben da komplett durch zu, oder bei Android 10, ja, und ich kann kaum Worte dafür finden, wie enttäuscht ich davon bin. Ich glaube, ich habe noch nie ein Android-Update so wenig gewollt wie das hier. Also eigentlich will ich das gar nicht, ja. Und das ist wirklich ein Novum bei mir. Das hat sich aber auch abgezeichnet. Das ist mit Ansage, ja. Schon bei Oreo war das. Bei Oreo wollte ich unbedingt haben. Super genial, hat mich super gefreut. Und dann war das Ding grottig. Bugs ohne Ende, unfassbar inkonsistent. Sowas war ich nicht gewohnt von Google. Dann das nächste Update hat es auch nicht mehr besser gemacht. Ja? Die Stromsparmechanismen haben den Fass den Boden ausgeschlagen, meiner Meinung nach. Es waren viele Programme, viele Apps gar nicht mehr zu verwenden. Diese Vorstellung, die Google da hatte, Digital Wellbeing. Wenn ich da wirklich jetzt das sagen würde, was ich wirklich davon halte, in einfachen, klaren Worten, ja, dann wäre der Uncast heute nicht jugendfrei. Ja. Aber ich formuliere es mal vorsichtig, so vorsichtig ich das noch machen kann, ja. Dem User Digital Wellbeing vorzusetzen. Digital Wellbeing ist ein Haufen Kacke, die gequirlt ist und mit Schirmchen hip serviert wird. Ja, sonst nix. Und Begründung, wenn man seine Ruhe haben will, Handy abschalten. Wer das nicht kann, sucht Beratung. Ganz einfach. Leute, da muss man doch nicht von einer Firma gezwungen werden, und zwar in so einer Form, dass die anderen Programme nicht mehr richtig funktionieren, was jetzt nicht mehr mit dem Digital Wellbeing zusammenhängt, sondern mit den Stromsparmechanismen und anderen sogenannten Tone-Down, ja, Funktionen. Weil User, die stellen, normale User, die stellen das ein, so, dann ist es eingestellt und dann wundern sie sich, warum sie wichtige Nachrichten verpassen. Naja, für das habe ich kein Smartphone gekauft, ja. Vielleicht geben andere Leute auch alle möglichen Kontaktwege jedem, einfach so, jedem auf der Straße, hier, da hast du meine Handynummer, hier hast du meine E-Mail, hier hast du meine Line-ID, so, bitte, ne? Wenn was ist, und dann wundern sie sich, wenn Tag und Nacht das Handy klingelt. Ja, sorry, also das ist dann, ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Ne? Aber bei mir ist es ein bisschen anders da, wenn bei mir jemand mir eine Nachricht schreibt, dann will ich diese Nachricht bekommen. Die will ich nicht nur bekommen, die muss ich bekommen, weil das sind extrem wichtige Sachen und die will ich zu jeder Tages- und jeder Nachtzeit bekommen. Wenn ich mal keine Nachrichten bekommen will, dann Flugzeugmodus oder Handy ausschalten, fertig. Ja, da brauche ich doch kein System, das mir sagt, wann ich Nachrichten empfangen will. Ja? Die vollständige Entmündigung der User hat ja bereits begonnen bei Google, ja? Aber das schreitet eben voran und das kann ich überhaupt nicht abhaben, sowas. Ich brauche ein verlässliches Gerät und diese Stromsparmechanismen, ja, das ist etwas, was mich wirklich nervt und das hat mich beim Pixel wahnsinnig gemacht. Und das ist zum Glück besser geworden, seit ich das Honor View 20 habe. Jetzt sagt ihr, Moment mal, aber Huawei, die sind doch die Schlimmsten, wenn das hier mit diesem Abschießen von Programmen geht. Ja, aber es gibt einen Unterschied. Wenn es auch nicht ganz so, so einfach ist, sage ich mal, ja, was heißt einfach? Es ist schon einfach. Also man muss nur den Weg kennen, wie es gemacht wird, wenn der Weg nicht so ganz offensichtlich ist. Man kann das abschalten. Und das ist sehr wichtig. Und beim Google Stock Android gibt es das nicht. Ihr könnt zwar das rausnehmen, aber es ist nicht vollständig abgeschaltet, was immer wieder dazu geführt hat, dass eben die App nicht gestartet ist. Ja, und das ist etwas, wenn eine Nachricht zum Beispiel angegangen ist. Und das ist eben etwas, was ich absolut nicht einsehen kann. Und weiterhin gab es eine riesige Verzögerung. Eine Verzögerung. Ja. Früher habe ich Mails und Nachrichten in Echtzeit bekommen. Das heißt, die wurden verschickt und dann hat es gebimmelt und dann kam die Nachricht und wunderbar. Und beim Pixel war es dann auf einmal so, ja, der Nachricht wurde verschickt. Mein uralt Tablet mit Android 6, ja, brumm, hat eine Nachricht gegeben. Ist okay, warum kriege ich die Nachricht nicht an meinem Smartphone? Eine halbe Stunde später kriege ich eine Benachrichtigung an meinem Smartphone. Das heißt, ein richtiger Rückschritt. Sowas kann ich nicht gebrauchen. Ne? Und da bin ich froh, dass das Honor View 20 da das eben nicht so macht. Da funktioniert es relativ gut wieder. weil man da eben dann entsprechend auch die Prioritäten tatsächlich setzen kann. Ja. Gut, und ich beobachte das eben seit Oreo, dieses Ganze schon mit sehr großer Sorge, und da das immer weiter in den Fokus rückt, ich weiß nicht wieso, offenbar, also so Redakteure finden das bestimmt ganz gut, vielleicht deswegen auch diese positive Resonanz in den Medien von den Testern in den Redaktionen eben, die dann eben froh sind, wenn sie nicht mehr so viele geschäftliche Mails und Nachrichten bekommen, wenn sie dann privat unterwegs sind. Ne? Dann hätte ich auch eine Lösung dafür, ne? In zwei Karten, ne? Und dann das mal abschalten, ne? Oder wie auch immer. Ja? Es gibt ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel Mails oder Nachrichten zu filtern und entsprechend dann ja, sich das dann wann anders anzugucken. Ne? Also außerdem ist es ja auch so, der Fakt, dass es eben nicht bimmelt, wenn man eine Nachricht bekommt, macht es nicht besser. Ja, man hat die Nachricht bekommen, falls jemand auf eine Antwort wartet und es hat nicht gebimmelt, da kann man nicht hingehen und kann sagen, ja, sorry, das war die Wind-Down-Funktion von meinem Smartphone. Da sagt er, Wind-Down? Du hast 5 Minuten und du bist hier, oder du kannst einen neuen Job suchen, Ende Gelände. So. Ja, oder es heißt, naja, dann ist ja egal, war nicht so schlimm, so, ich habe das dem jemand anderes dann gegeben, ne, so fertig, ne, ja, oder, naja, war nicht so schlimm, ich wollte es zum Candlelight-Dinner einladen, aber, ja, das hat sich dann erledigt, tschüss. Ja, sorry, aber, so ist es nun mal, ne, man kann sich natürlich entscheiden, aber dann soll man sich selbst entscheiden, und da braucht man nicht googeln und nicht das Handy dazu, für sich zu entscheiden. Also mit Android 10 erwarte ich da auch nichts Gutes. Android 10, an was erinnert es mich? An macOS 10. Ja, so hat es auch angefangen, ja, mit dieser Umbenennung in 10, ne? Der Bruch der Konvention, und dann wurde aus Gold Scheiße, ja, Entschuldigung, aber es ist so, und langsam war sicher, und ich befürchte, so wird es auch mit Android passieren. Ich weiß, ich bin heute sehr negativ, weil ich habe nichts Positives. Ja, ich hab da momentan nichts Positives da dran. Und deswegen freue ich mich, dass die Entwicklung von anderen alternativen Systemen auch vorangeht. Vielleicht irre ich mich ja. Vielleicht wird Android 10 ja nicht schlecht. Ich lasse mich immer wieder positiv überraschen, so wie ich auch negativ überrascht wurde die letzten paar Mal von Google. Vielleicht schaffen sie es ja auch, mich mal positiv wieder zu überraschen. Das wäre ja ganz schön. Und die Frage ist dann natürlich auch, kann ich dann, werde ich das dann überhaupt noch nutzen können wollen? Ja. weil ich ja auf jeden Fall mich schon auf verschiedene Firmen festgelegt habe. Momentan habe ich das Honor View, und das wird Android 10 leider wahrscheinlich ziemlich schnell bekommen. Und das heißt natürlich dann für mich, ich muss das akzeptieren, denn ich brauche auch die Sicherheitsupdates, ganz klar. Ich kann also nicht hingehen und kann sagen, nee, ich mache mir das nicht drauf. Und schon, Leute, das wäre wirklich das erste Mal bei mir, wo ich sagen würde, nee, ich möchte ein Android-Update nicht haben. Also wenn das zu verhindern ist, dann will ich es verhindern und du nicht updaten. Aber das geht natürlich nicht, wenn ich gleichzeitig auch die Sicherheitsupdates haben will, und das muss ich haben. Das ist ganz klar. Also von daher werde ich nicht um Android 10 herumkommen erstmal. Und das frustriert mich natürlich auch. Ja, so ging das. Das erinnert mich wirklich frappierend, muss ich ganz ehrlich sagen, leider an die Zeit, an der ich auch, ich möchte damit noch nichts sagen, ja, ich analysiere immer gerne wieder Situationen selbst und analysiere auch mich gerne selbst auch mal, und da komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass wir momentan, oder dass ich momentan an der Stelle stehe, wo ich schon mal gestanden habe, wie eben schon erwähnt, als Apple macOS 10 rausgebracht hat, die erste Version war noch gut. Ich war damals absoluter Apple-Fan. Ja. Dann haben die mit der komischen Update-Politik angefangen, wo jeder kleine Versionsupdate Kohle gekostet hat. Dann haben die sich Dinger geleistet, möchte ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, wo moralisch höchst verwerflich waren. Damit war es dann auch langsam vorbei. Dann kam diese Arroganz mit diesem iPhone. Die unglaubliche Arroganz von Apple wurde damals offen zur Schau gestellt. Dann hatte ich reagiert, iPod verkauft, Computersystem verkauft und das war's dann mit Apple. Ja. Und momentan muss ich sagen, geht Google genau diesen Weg, genau diesen Schritt, was Apple gemacht hat. Und das finde ich sehr bedenklich. Und wenn sich das weiter so entwickelt, dann sehe ich das Ende bei mir schon in Sicht. Ja, ganz klar. Weil ich werd nicht jeden Schritt mitmachen, wenn es mir reicht. Und das wird jetzt auch noch sogar verstärkt durch die ungeheuerlichen Vorgänge, die da momentan in den USA passieren, ja, wo ich mir nur noch an den Kopf langen kann und denke, Mensch, also sind wir noch in der Realität oder ist es ein schlechter Spielfilm? Ist es ein Video bei The Onion oder sowas, was da momentan gerade abgeht? Ja, hab's gerade vorhin schon gesagt. Ja, die Sache mit dem Unterseekabel, ja, nationale Sicherheit, nein, kein Unterseekabel nach Hongkong darf Google legen, ne, oder es wird zumindest probiert zu blockieren. Ist schon ziemlich schlimm, ne? Und ja, ich sag mal so, wenn Huawei mit den neuen Geräten, Honor Huawei mit den neuen Geräten kein Google mehr, kein Android mehr drauf machen darf, dann muss ich sagen, werde ich im Moment keine Träne heulen. Und wenn das so weitergeht, dann würde ich das nicht nur akzeptieren, sondern ich werde es dann sogar aktiv suchen, ja, sofern möglich. Mhm. Das Huawei Mate 30, um jetzt zu den, ich habe leider nicht mehr zu Android 10 zu sagen, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde drüber herziehen, ja, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Morgen erscheint es jedenfalls, Android 10, und dann werde ich auch mehr Infos haben, was denn letztendlich dann auch wirklich sich geändert hat. Die Betas habe ich mir nie angeguckt, werde ich mir auch nie angucken. Und wenn dann die offizielle Version da ist, dann wird sich zeigen, was davon übrig ist und was dann auch funktioniert und was umgesetzt wurde und wo die Entwickler vielleicht noch in letzter Sekunde stoppen konnten, damit das nicht zu einer totalen Katastrophe wird. Und dann werden wir weitersehen. Aber um zu den News zu kommen, Huawei wird das Mate 30 am 19. September in München weltweit erstmals vorstellen. Und das ist eine ziemlich große Geste, meiner Meinung nach, Deutschland auszuwählen als Weltpremiere eines so bedeutenden Smartphones wie das Huawei Mate 30, die Serie. Ja. Rethink Possible ist der Titel, ja. Da wird auch mit sowas angedeutet wie Going Full Circle. Ja, kann man sich aber schon vorstellen, was damit gemeint ist. Nämlich das Kameraelement, das bei dem Mate 30 wohl rund sein wird hinten und ich glaube eine Quadcam beinhaltet, wenn ich das richtig weiß. Vorsicht noch, das sind noch nicht gesicherte Daten. Und somit wird das eine interessante Sache sein, dass es in Europa in München direkt vorgestellt wird. Ein klares Zeichen auch, ja, an die USA. Euch haben wir aufgegeben, aber Europa geben wir nicht auf. Ja. Und vielleicht ist das auch ein kleiner, wie sagt man, ein kleiner Dank an Europa, an Deutschland, dass sie eben Huawei da doch sehr stark noch zugesprochen sind. Ja, es gab richtige, habt ihr schon mal gesagt, es gab in einigen Elektronikketten richtige Revolutionen, ja, wo man sich eingeschworen hat, sich nicht erpressen zu lassen durch die USA und weiterhin Honor und Huawei-Geräte als Top-Geräte zu präsentieren und zu forcieren und auch zu ordern. Es wurde keine Order gecancelt sozusagen, ja, und das ist nicht schlecht. Das hat mich sehr beeindruckt und vielleicht ist sowas auch ein Grund, warum dann eben eine Firma wie Huawei sagt, okay, ne, das tun wir auch dann entsprechend honorieren. Ne? Honor. Tja, so ist das. Und jedenfalls könnte es sein, da kamen nämlich jetzt wieder Gerüchte auf, dass da vielleicht doch das Harmony S drauf ist, ja, oder drauf kommt. Denn letzte Woche hat Google gesagt, Moment mal, also das Mate 30, das ist nicht von diesen Ausnahmen, die es momentan gibt, gedeckt. Und das heißt, das Mate 30 würde keine Lizenz bekommen für die Google Play Services. Ja. Aber ehrlich gesagt, es ist mir schon vollkommen egal. Ja, es ist mir vollkommen egal. Und wenn die USA weiterhin Android als Mittel nimmt, um andere Länder zu erpressen und China zu erpressen, dann frage ich mich, ob es überhaupt gut ist, wenn man Android nutzt. Ja, ganz klar muss ich das sagen. Nein, Google, wie gesagt, kann da nichts dafür. Die würden gerne Geschäfte machen. So was haben sie immer gesagt. Nur die letzte Aussage von diesem Sprecher, die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob der nicht so mit der Firmenlinie übereinstimmt oder ob das jetzt die neue Firmenlinie ist oder wie oder was. Das hat mich doch schon sehr verwundert. Das hat übrigens auch die Experten verwundert, ja, was das soll. Sowas sagt man nicht in dieser Situation, ja. Und deswegen, ja, was ist da passiert? Ist der Sprecher, der das gesagt hat, nur ein, hasst er nur China oder hat er was Hand und Fuß? Das sind meiner Meinung nach ist es noch nicht so klar geregelt, ja. Und letztendlich könnte auch Google mal ein bisschen Rückgrat zeigen und könnte sagen, ja, wir lizenzieren das trotzdem erstmal, ja, wenn wir es verboten bekommen, okay, gut, weil diese Ausnahmegenehmigung, da ist nicht gesagt worden, dass es für neue Sachen nicht gilt, explizit. Und deswegen könnte man das erstmal machen. Grundsätzlich muss da der Tenor lauten, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ja, und Google muss sich da schon bereit erklären, auch bis zum Äußersten zu gehen, um zu zeigen, dass Android ein offenes System ist. Weil ich sage es euch ganz ehrlich, wenn Android als Druckmittel eingesetzt werden kann, dann ist Android kein offenes System mehr, sondern dann ist Android ein System, das politisch missbraucht wird. Und das kann man nicht mehr unterstützen dann. Ja. Egal, auch wenn Google keine Schuld trifft. Ja. Nun gut, also wie auch immer. momentan sagt Huawei, da ist ganz normal Android drauf und fertig. Ja. Es könnte auch sein, dass Huawei da vielleicht ein bisschen aggressiv vorgeht und sagt, ja, okay, wir machen da Android drauf und fertig. Ja, fertig. Und wenn Google die Play Services nicht freischaltet für das Modell, da käme mir zum Beispiel die Idee, man gibt es als Mate 20 aus bei den Play Services. Ja, fertig. Ne? Und dann funktioniert es dann doch mit den Sachen. Ne? Zumindest mal mit dem Play Store und so weiter. Und die Updates kann ja dann Huawei direkt liefern. Theoretisch zumindest. Ganz so einfach ist es zwar nicht, ich weiß, wegen den Keys und so, die erforderlich sind, aber trotzdem, vielleicht hat da Huawei noch was im Kasten. Ja. Und wenn nicht, dann wird es heißen Huawei Mate 30 mit Harmony OS und tja. Gut, ich meine, klar ist, ich werde mir das Huawei Mate 30 auf keinen Fall holen, wenn es jetzt erscheint. Weil ich habe vor kurzem erst das Honor View 20 bekommen. Das läuft immer noch wunderbar gut. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist von der Hardware her absolut super. Von der Performance her absolut top. Da brauche ich jetzt kein Mate 30. Aber wie immer sich das dann auch entwickelt, irgendwann werde ich natürlich auch das Honor View 20 ersetzen und dann werde ich da keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Ja. Momentan sieht es so aus, als ob gegen Honor und Huawei kein Kraut gewachsen ist, was Preis-Leistung und Innovation angeht, und dann werde ich das auch weiterhin holen und ich sage es auch ganz klar, ich wäre sogar bereit, etwas von der Leistung, auf die Leistung zu verzichten, gerade um die Solidarität mit Huawei zu unterstreichen. Ja. Aber wie gesagt, das ist noch so, geht noch so viel Wasser in den Rhein runter, ja, bis das aktuell wird. Warten wir mal ab, was da alles noch passiert. Vielleicht haben wir ja alle Glück und nächstes Jahr ist schon wieder eine ganz andere Lage, wobei das noch sehr lange dauert, das muss man auch sagen. Wenn nicht, dann ja, mir auch egal. Ja. Und wenn ich das Ding schwarz aus irgendwoher importieren muss, ja, egal. Ja. Viva la Revolution heißt doch momentan zum Werbespot. Ich hätte mir gewünscht, dass Huawei diesen Werbeslogan genutzt hätte jetzt, ne? Und vielleicht so ein Bild von, was weiß ich, irgendwas anderem da, ne? Viva la Revolution. Ja, und, naja, okay. Gut, also, es ist was Neues vorgestellt worden, und zwar Honor hat den sogenannten Eye Capture Vision vorgestellt. Was das Ominöses ist, keine Ahnung. Manche vermuten, es sei irgendein Gerät. Ich glaube jedoch, das ist ein Software-Update für die Kamera. Allerdings bin ich mir auch nicht sicher, ob das für die Geräte wie zum Beispiel Honor View 20 ist, denn es ist unten nur Honor 20 Pro und Honor 20 aufgedruckt auf dieser Werbung. Das ist übrigens ein Tweet von Honor Global und Capture Vision. Und das macht mich sehr, sehr neugierig. Da bin ich mal gespannt. Wäre natürlich schön, wenn auch dieses Update oder was immer das auch ist für das Honor View 20 dann verfügbar wäre. Aber okay, am 6. Dezember soll es soweit sein. Also noch ein paar Tage und mal sehen. Ja. Wollte euch nur schon mal ein bisschen neugierig machen. Habt ihr gewusst, dass die Nummer 2 bei Smart Speakern ja, wer ist denn das? Google? Amazon? Sonos? Nein, ihr werdet es nicht glauben. Die Nummer 2 bei Smart Speakern ist Baidu. Jetzt denkt ihr, was? Baidu? Das nie was gehört von so einem Smart Speaker. Wieso haben die Smart Speaker? Ja, also das ist der chinesische Internet-Suchgigant, sozusagen das chinesische Google. Ja, und die haben auch einen Smart Speaker. Und da könnt ihr mal sehen, wie wichtig der chinesische Markt auch ist. Ja, also soweit ich weiß, gibt es außerhalb von China diesen, oder zumindest mal von Asien, diesen Baidu nicht. Und der hat einen Marktanteil von 17,3% hinter Amazon. Amazon hat 25,4%. Und der dritte ist dann erst Google mit 16,7%. Das ist heftig. Übrigens, was mich sehr gewundert hat bei den Smart Speakern, Google hat ein Minus im letzten Quartal bekommen. Minus 19,8%. Während Amazon 61,1% dazu gewonnen hat. Gut, das Dass Baidu 3700% Zuwachs hat, wundert mich nicht, denn im Quartal 2 2018 ja, waren es 0,7% Marktanteil und im Quartal 2 2019 eben 17,3%. Das sind insgesamt 4,5 Millionen Einheiten in dem Quartal und 4,3 hat Google gehabt. Und das muss man sich mal vorstellen. Aber das ist noch nicht alles. Hintendran mit 15,8% als Vierter ist Alibaba, ja, mit 4,1 Millionen und dann Xiaomi an fünfter Stelle mit 2,8 Millionen und einem Marktanteil von 10,8%. Wahnsinn! Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das sind die drei Firmen, die haben fast nur in Japan, in China diese Smart Speaker rausgehauen. So wichtig ist der chinesische Markt und das zeigt auch eines. Die chinesischen Firmen können auch gut ohne alle anderen existieren. Das ist nur nochmal ein Bonus. Mhm. Ist ja der Wahnsinn. Hat mich auch selbst sehr stark gewundert, vor allem, weil das komischerweise dieser Smart Speaker bei uns komplett von der Tech-News-Branche komplett ignoriert wurde, immer wieder verwirrend, wie so etwas sein kann, dass man so wichtige Sachen nicht hört, das ist schon auch wieder schon fast ein Zeichen von Arroganz. Das muss man ganz klar sagen. Cam-Scanner flog zwischenzeitlich aus dem Play Store. Tatsächlich ist das passiert. Und zwar, die App war schon letzte Woche unter Beschuss geraten, weil offenbar über ein Ad-Network Malware eingestreut wurde bei den Benutzern, die diese App installiert haben. Cam-Scanner war eigentlich oder ist eigentlich immer noch eine beliebte App, um Dokumente einzuscannen. Die war sogar schon mal App der Woche beim Uncast. Und durch dieses Ad-Network hat die natürlich jetzt einen massiven Schaden erlitten. Und das führte auch zu der Sperrung von Cam-Scanner im Play Store, nachdem jetzt der Hersteller mit Google gesprochen hat, ist Cam-Scanner wieder zur Verfügung und kann eben jetzt wieder gefunden werden im Play Store. Das ist schon sehr bedenklich und sollte auch vielleicht anderen App-Anbietern zu denken geben, bevor hier solche Ad-Netzwerke wie AdHub oder so benutzt werden. Davon sollte man vielleicht absehen, denn das kann ein Ansehen von der eigenen App nachhaltig schädigen und auch zu einem Ausschluss vom Play Store führen. Ja. Und hier ist auch nichts dagegen zu sagen, wenn Google so vorgeht, denn das ist absolut gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Ihr dürft euch freuen, Mario Kart Tour hat ein offizielles Release-Datum. Jetzt schon könnt ihr euch vorregistrieren und erscheinen wir das Ganze am 25. September. Damit gibt es zum allerersten Mal Mario Kart auf einem Android-Gerät. Inwiefern das umgesetzt wurde, welche Funktionen es gibt, wie ist die Art der Steuerung und so weiter, das alles bleibt natürlich offen. Ja, das Schlimmste wäre, wenn es sowas wäre wie das Super Mario auf Android, aber ich glaube, da hat Nintendo auch gelernt davon. Bisher hatten sie ja gute Sachen danach noch gebracht. Das ist schon zu erwarten natürlich, dass die Steuerung angepasst wird. Und genau das soll auch passieren, nämlich eine Einfingersteuerung, was natürlich schon untypisch ist für Mario Kart. Ja, aber dennoch muss das nicht unbedingt was heißen. Die Charaktere sind alle vorhanden, die ihr wollt. Ganz einfach. Es gibt jede Menge. Die kann man sich nacheinander freischalten. Nicht alle werden zu Beginn verfügbar sein, ja, aber eine riesige Menge gibt es in diesem Game. Und damit sind auch viele andere Befürchtungen weg, dass es hier nur so ein Mario Kart Light sein wird. Ja. Aber Mario Kart Tour wird offenbar richtig gut und komplett werden. Ja. Wie gesagt, nur die Einfingersteuerung macht mal so ein bisschen Kopfzerbrechen. Gucken wir mal, wie das wird. Ja. Aber es ist ja auch okay, wenn man die Steuerung eben an Smartphone anpasst. Nicht jeder benutzt ja ein Gamepad. Also am 25. September wird es losgehen und es ist ein Free-to-Play-Modell, wo man dann entsprechend Energie nachkaufen kann. Bisher ist es so, man kann so und so viel Rennen aufbrauchen, dann ist die Energie aufgebraucht und dann muss man wieder Energie nachkaufen. Das ist zwar nicht ideal, mal sehen, ob dieses System dann auch tatsächlich in der fertigen Version noch vorhanden ist. Auf jeden Fall Items und so weiter, möglicherweise auch Charaktere gibt es dann gegen Bares von Nintendo und somit kann man dann eben das Spiel auch erstmal spielen, ohne dass man was dafür bezahlt. Ja. Das Fairphone 3, ja, ach ja, da habe ich jetzt so eigentlich vorgehabt, so was ganz Großes wieder draus zu machen, aber ja, es ist das typische Problem, das ewige Wenn-Dann, ja. Das Fairphone 3 kostet 450 Euro als Midrange-Gerät und also Midrange ist schon echt sehr positiv dem Ganzen gegenübergestellt. Ich würde es persönlich als Low-End-Gerät einordnen. Das Ganze hat ein 5,65 Zoll Full HD Display. Für mich zum Beispiel absolut schon Ende Gelände jetzt. Ja, nach der ersten technischen Date ist das schon vorbei. Ein Snapdragon 632, 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher. Was soll ich dazu sagen? Also, solche Geräte wie das Fairphone, die sind wirklich unheimlich sympathisch. Die würde ich immer gerne nehmen. Aber das geht wirklich nicht. Ja. Das könnte ich höchstens als Zweitgerät nur so, damit ich mir ein Fairphone gekauft habe. Und das wäre dann umwelttechnisch auch ein riesiger Mumpitz. Ja. Da hilft es auch nicht mehr, dass das Teil modular aufgebaut ist. Denn ich werde hier nie einen Akku austauschen müssen. Nie. Ich werde nie einen Akku tauschen müssen bei dem Gerät. Das Gerät ist jetzt schon überm Limit. Also das könnte ich vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr noch einigermaßen benutzen. Dann müsste es wegschmeißen. Ja? Das ist nicht ökologisch. Da ist es doch besser, sich gleich ein vernünftiges Gerät zu kaufen, das 2 Jahre hält. Ja? So lange hält auch der Akku und dann ist gut. Wenn man wirklich davon ausgeht, dass ihr mit dem Gerät länger als 2 Jahre, vielleicht sogar 3 Jahre, normalerweise hält ein Akku durchaus 2 bis 3 Jahre, ja, dass ihr da für dieses Gerät einen Ersatzakku braucht, dann muss ich sagen, entweder braucht ihr kein Smartphone oder ihr braucht hier für dieses Modell bestimmt keinen Ersatzakku mehr. Sorry. Und das ist wirklich eine ganz traurige Sache hier. Erinnert mich an diese Outdoor-Geräte. Da gibt es auch nur ganz wenige, ja, die vernünftige Leistungsdaten haben. Die anderen, ja, es ist ein Outdoor-Gerät, super. Ja, ich weiß nicht, was die Firmen sich denken. Nur weil es ein Outdoor-Gerät ist, darf das Ding so schlecht sein, dass einem die Haare zu Berge stehen. Ja, das nützt doch nichts. Weißt du, ich bräuchte so ein Outdoor-Gerät eigentlich, ja, als Geocacher dringendst, aber da läuft noch nicht mal mehr die Grundsoftware für Geocaching einwandfrei drauf, ja, also performant genug. Kann man vergessen. Null. Ja. Und ähnlich ist es hier auch. Ich weiß noch nicht, ob die gedacht haben, die Leute, die sich dafür interessieren und umweltfreundlich agieren wollen, Die brauchen nicht so, die brauchen keine guten Leistungsdaten. Ja, gut, dann haben die sich getäuscht, weil ich sehe mich schon als Umweltschützer und brauche trotzdem die Leistung. Ja, vielleicht gerade deswegen. Gut, Google verlegt Pixelproduktion nach China und Vietnam. Eine weitere Hiobsbotschaft aus dem Hause Google, meiner Meinung nach. Auch hier unter dem Druck der US-Regierung wird die Produktion von China nach Vietnam verlagert, was meiner Meinung nach eine katastrophale Wirkung haben wird. Die Qualität bei den Pixelgeräten wird massiv nach unten gehen. Mark my words, wie es immer so schön heißt, ja, erinnert euch an meine Worte. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, eine qualitativ hochwertige Produktion zu etablieren. Die Bänder in China laufen wunderbar. Diese Firmen dort sind perfekt ausgerüstet. Ja, und das, was früher geheißen hat, der China-Schrott, ist mittlerweile, das sieht man auch, weil so Marken wie Apple und so weiter eben auch diese Teile in China fertigen lassen. Sieht man, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Früher hat es auch geheißen, ne? Oh je, die Japaner, das ist ja grausige Qualität, ja. Heutzutage weiß man, japanische Qualität ist Weltspitze, ja. Und China ist kurz davor, hier den Anschluss zu finden, ja? Die Produktionsstätten in Vietnam sind in keinster Weise an High-Quality-Handyproduktionen angepasst. Und selbst wenn dort jetzt massiv aufgestockt würde von Googles Seite, bis so ein Betrieb, so eine Fertigungsstraße reibungslos funktioniert, das wird so nicht hinhauen. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Sache, meiner Meinung nach. Hier bringt Google mit vorauseilendem Gehorsam wieder denn das nächste Feld zum Einsturz. Bisher konnte man ja immer sagen, zumindest mal die Verarbeitungsqualität, nicht die Qualität insgesamt, die war beim Pixel schon immer problematisch. Ich erinnere da an so viele Bugs, die bis heute noch nicht gelöst sind, und damit meine ich Hardware-Bugs. Ja? Aber das ist ja ein Designproblem, ein Hardware-Design-Problem. Nur die Qualität, also die Produktionsqualität, die war eigentlich immer relativ gut. Ja. Aber wenn die jetzt hier nach Vietnam ausgelagert werden, das wird eine Katastrophe geben. Zunächst wird das Pixel 3a bis zum Ende des Jahres dorthin ausgelagert. Also wenn ihr ein Pixel 3a haben wollt, kauft es jetzt noch. Danach muss ich sagen, erwartet nichts mehr davon. Es ist wirklich traurig. Ich kenne dieses leider schon. Ich habe das schon bei vielen anderen Technikprodukten gesehen. Wenn der Produktionsstandort geändert wird, ist es meistens sehr, sehr, sehr zum Nachteil. Vor allem, wenn es dann eben in diese Richtung geht, nämlich ganz klar qualitätsmäßig nach unten. Vietnam ist überhaupt nicht, noch nicht mal in der Nähe von der Qualität, was in China geliefert werden kann, und das ist sehr, sehr traurig. Genauso wie die Smart Speaker Produktion jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach Thailand ausgelagert wird. Auch hier muss man ganz klar sagen, ich weiß da nicht, wie das bei den Smart Speakern aussieht, wie da die Komplexität ist für die Platinen und so weiter, aber auch hier wird es keine Verbesserung, eher eine Verschlechterung, was die Technik, die technische Qualität betrifft, ja, geben. Das könnt ihr euch schon mal in neuer Kalender schreiben. Und nur da wird es wahrscheinlich nicht ganz so massiv auffallen, wie jetzt bei den Smartphones, wo wirklich alles liegt und fällt, steht und fällt mit der Qualität, die geliefert werden kann. Und das geht einfach nicht. So, okay, Sony Xperia 2 ist aufgetaucht. Ach Gott, sind wir wieder so viel Zeit verbraucht. Sony Xperia 2 ist aufgetaucht, nur kurz erwähnt. Sieht aus, ja, wie das Xperia 1, sehr, sagen wir mal, entmutigend. Ich hoffe sehr, dass die technischen Daten da etwas besser sind. Also mindestens 8 GB RAM sollte es schon haben. Das Xperia 1 hat ein Snapdragon 855 mit 6 GB RAM. Vollkommener Blödsinn, meiner Meinung nach. High-End-Prozessor und zu wenig RAM. Also das ist mal wieder sehr, sehr traurig. Ja, ein paar Cent sollte man da vielleicht doch noch investieren. Vor allem ein 4K OLED-Screen, ja, der braucht auch entsprechend Speicher und deswegen ist es mir unverständlich. Okay, gut, vielleicht ist ja beim Xperia 2 dann die 8 GB drin und 855 Plus, das wäre ja nicht schlecht und dann können wir uns darüber freuen, dass es Xperia 2 mit guten technischen Daten immer noch viel zu teuer ist. So, Vivo Next 3, der neue Innovationshammer mit 120 Watt. Wie heißt es nochmal? Die haben einen speziellen Namen dafür. Flash Charge. 120 Watt Flash Charge. Ha, da geht was. Allein das ist schon der Überflieger, meiner Meinung nach. Irre, ja, da haben die sich erst was einfallen lassen müssen, das ist auch eine Art von Innovation, ja, Sachen wirklich ins Extrem zu verbessern. Vivo hat ja schon mit dem Next 2 gezeigt, dass es möglich ist, dieses Selfie-Problem auch anders zu lösen, zwei Bildschirme eingebaut im Gerät, ja, wunderbar, perfekt, ohne Notch, das Handy so groß, also das Display so groß wie das ganze Handy, ja, kein Loch im Schirm und trotzdem hat man die Selfie-Kamera, indem man einfach das Gerät umdreht und dort eben das Display hat. Wunderbar. Und hier zeigt jetzt Next 3 wiederum, was man noch machen kann mit der Akkulaufzeit beispielsweise. Also der Akku mit 6.000, ich glaube über 6.000 Milliampere-Stunden, ja, und eben Flash-Charge, sodass auch diese extrem hohe Akkuleistung ziemlich schnell aufgeladen ist, das ist nicht schlecht, das ist gar nicht schlecht. Mein lieber Mann, Wahnsinn, könnte jetzt am Montag vorgestellt werden. Und man darf sehr, sehr, sehr gespannt sein, was da dann, also heute, ne, darf noch gespannt sein, was hier noch so dran ist. Fest steht auch schon, dass trotz diesem kompletten Screen wieder, hier bei diesem Modell Dual-Pop-Kameras, Pop-Up-Kameras sind, also auch hier kein Notch, aber oben fährt es die Kamera raus für die Selfie-Macher. Und abgerundete Displayflächen und In-Screen-Fingerprint-Scanner, ja. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, also das heißt, ach, alles wieder so klein und integriert, gut, kann man den 3,5 mm Klinkenstecker auch vergessen. Ja, nicht, dass das die Mehrheit der Menschen interessieren würde, aber ja, es ist ein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss dran für den Kopfhörer. Ja, also die Aussage von den anderen Firmen, ja, sie hatten keinen Platz mehr für den 3,5 mm Klinkenstecker, scheint einfach falsch zu sein. Wenn man will, kann man auch einen integrieren. Ja, und offenbar ist das hier Next wieder gelungen, also Vivo Next wieder gelungen. Ne? Tja, so sieht's aus und abwarten, was dann noch bei der Vorstellung darüber gesagt wird, aber puh. 120 Watt Flash Charge, das wird nur Minuten dauern, bis der Akku voll ist. Der irre Wahnsinn. Android 10 Update für OnePlus oder OnePlus könnte am gleichen Tag erfolgen. Ich habe ja schon gesagt, OnePlus und Huawei tun sich da mittlerweile so ein richtiges Wettrennen liefern, wer am schnellsten Updates bringt und OnePlus will offenbar den Bock abschießen, will am gleichen Tag wie Google das Update rausbringen für die Geräte. Übrigens, es ist jetzt für morgen, man munkelt, morgen wird es ausgeliefert werden, Android 10. Es könnte aber auch sein, dass es nur eine Ankündigung erfolgt, wir werden es sehen. Und dann werden wir gucken, ob OnePlus tatsächlich das zeitnah rausbringt. Wäre ja nicht schlimm, wenn eine Woche dazwischen wäre, mein Gott. Ja, es wäre ja schon mal was. Ne? Und ja, gucken wir mal. Aber es ist schön zu sehen, dass dieses Update-Prozedere jetzt bei einigen Firmen nicht mehr ganz so lange dauert. Oh. Apropos OnePlus, das OnePlus 7T hat jetzt so ein paar technischen Daten enthüllt. Ja. Und zwar wird es ein 2K Super AMOLED-Screen haben mit 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, wie eben auch das OnePlus 7 Pro. Ein 855 Plus Prozessor ist eingebaut mit, es gibt zwei Versionen, mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher und 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Und dann wird eben das OnePlus 7T als Besonderheit noch ein 48 Megapixel Kamerachip drin haben, zusammen mit einem 16 Megapixel und 12 Megapixel Chip mit den Sekundärkameras eben. Nicht schlecht. Was das genau für Kameras dann sein werden, also genauere technischen Daten davon, weiß man noch nicht. Auch das muss man noch ein bisschen abwarten, bis es dann eben offiziell vorgestellt wurde. Ja. Und das Gerät wird auch 960 Frames pro Sekunde Slow Motion Recording unterstützen. Auch das hört sich ja ziemlich gut an. Ja, Wahnsinn. Mal sehen, was dann daraus wird. Also OnePlus 7T wird es demnächst geben mit schönen neuen Leistungsdaten. Gar nicht schlecht. Samsung und Huawei sind weit vorne beim Smartphone-Verkauf. Trotz allen Bemühungen der USA, den Markt kaputt zu machen für Huawei, hat es momentan noch nicht geklappt. Zweites Quartal 2019, Marktanteil Huawei 15,8%, Samsung 20,4%, Apple 10,5%. Da seht ihr mal, wie da die Unterschiede sind. Ja. Irre. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, also Quartal 2 2018, da war Huawei 13,3%, 15,8% jetzt. Bei Samsung war es vorher 19,3%, 20,4% jetzt. Und dann seht ihr, dass Huawei deutlich stärker zugelegt hat als Samsung. Ja. Apple hat dagegen sogar abgenommen. Ja. Also für Apple sieht es wirklich mit dem iPhone momentan nicht ganz so gut aus. Und wow, das muss man schon sagen. Xiaomi übrigens am vierten Platz, dann knapp hinter Apple. Also Xiaomi könnte bald Apple überholen. Ja, mit 9% Marktanteil, 10,5% nochmal, hat Apple. Ja, könnte es durchaus bald ein Anwärter sein, um an Apple vorbeizuziehen. Oppo mit 7,6% dann auf Platz 5. Genau. Alle anderen Marken, das sind ja Hunderte, ja, haben zusammen 36,7%. Hört sich zwar im ersten Moment so viel an, ganz klar, aber wie gesagt, das unterteilt sich in so viele Anbieter, dass es dann eben pro Anbieter nur noch ganz wenige Prozent sind. Jo. Also, da sieht man, dass zwei Sachen erstmal, Huawei hat natürlich mit zu kämpfen, mit diesen Geschichten, ganz klar schon, wäre jetzt hier ein deutlicher, Huawei deutlich angenähert an Samsung. Analysten hatten ja Anfang des Jahres gesagt, okay, also bis Ende des Jahres hat Huawei Samsung überholt, das wird nicht passieren nach diesen Markteingriffen da von der USA, aber man sieht auch ganz klar, dass Huawei so nicht gestoppt werden kann, ja. Und das ist natürlich auch ein wenig positives Bild, finde ich. Ja. Sehr schön, dass da das sich so niederschlägt. Ja. Mit Apple ist so eine Geschichte, also mittlerweile entwickelt sich Apple fast schon wieder zum Underdog bei diesen Marktzahlen. Ja. Das ist, also ich bin nicht froh drum, dass es so ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn wir jetzt mal sehen, wenn wir das jetzt mal mit Android jetzt, also uns das angucken, ja, dann sind jetzt fast 90% der Smartphones, ja, fast 90% der Smartphones laufen jetzt mit Android. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist keine Marktsituation mehr, wo eine Art Konkurrenz herrscht. Und wenn Apple nicht diesen Einfluss hätte im Technikmarkt, ja, dann würde es wohl weniger Innovation geben. Nicht, weil Apple so innovationskräftig ist, ganz im Gegenteil, Entschuldigung, aber das sind sie schon seit Jahren nicht mehr. Nur, es wäre dann niemand mehr da, mit dem man sich messen kann. Ja? Das Problem ist, wenn so ein Firmenboss bei Huawei oder Samsung auf die Zahlen guckt und sagt, was heißt hier messen? Wir müssen uns mit gar niemandem mehr messen. Und das ist natürlich dann auch schlecht. Das heißt, da muss geguckt werden, dass es da noch richtige Innovationen gibt und dass der Markt nicht zum Stillstand kommt. Ja? Und von daher ist denn immer, also gute, starke Konkurrenz ist immer besser als schwache Konkurrenz. Ja? Das Einzige, was mich dabei freut, ist, dass die ewigen, hochnäsigen Apple-Sheeps, die iSheep da so ein richtiger Dämpfer jetzt bekommen haben. Ne? Aber wie funktioniert's? Ne? Ganz klar. Vorher, als Apple sich besser verkaufte, viel besser als die Android-Geräte, hat man gelacht und gesagt, ja klar, ne, hier mit euren kleinen Gerätchen. Da hat sich Android auf einmal besser verkauft, aber Apple war immer noch Marktführer von den Verkaufszahlen. Da haben die gesagt, naja, sieht man halt, ne, das Bessere wird halt stärker gekauft. Die Marktanteile sprechen für sich. Jetzt hat sich das umgedreht, jetzt heißt es so, naja, die Marktzahlen sagen ja nichts über die Qualität aus, ja, Die guten Sachen waren schon immer weniger verkauft worden als die, ne? Also immer, ne? Man findet immer ein Ausflüchte dafür, ne? Zu sagen, ja, mein Produkt ist ja aber besser als deins, ne? Ganz klar, ne? Nun gut, also so viel zu dem. Redmi Note 8 Pro World Edition, das hat mich verwundert, die gibt es jetzt demnächst in einer World of Warcraft Special Edition. Und da muss ich sagen, was hat es damit auf sich? Ja, ich weiß, ich fange wieder an zu träumen und fantasieren. Aber was bedeutet das? Ist das nur ein Package zum Start von World of Warcraft Classic? Oder bahnt sich da was an mit World of Warcraft auf dem Smartphone? Passiert da irgendwo was? Also die Boxen sind jetzt hier aufgetaucht und es gibt eine schwarze Box mit dem Hordezeichen. In der Box ist dann auch eine so ein Handy Hülle mit entsprechendem Horde-Design, ja, eine World of Warcraft-Karte. Da weiß man nicht genau, es sieht aus wie eine Aufladekarte für irgendwas. Ein World of Warcraft-Booklet. Ein kleines und natürlich auch die Packung innen gestaltet so im World of Warcraft Horde Style. Und das Ganze gibt es noch im Allianz-Stil in weiß-blau. Auch hier entsprechend das Cover für das Handy mit Allianz-Logo drauf und in blau. Und diese Aufladekarten oder was es auch immer ist und das World of Warcraft Booklet in diesem Design. Also es ist schon interessant. Hier wird zwar jetzt nicht spekuliert in diesem Artikel da, ich lasse den mal verlinkt, aber deutet das vielleicht darauf hin, dass es vielleicht demnächst doch irgendwas geben wird im World of Warcraft-Universum, was mit dem Handy zu tun hat? Bisher hat sich Blizzard immer rigoros geweigert. Ja? Mal sehen. Ich weiß, man darf doch noch träumen, ne? Tja, noch was hier mit Line wäre das nicht passiert, mit dem Line-Messenger wird es nicht passiert. Ja, so ist es, man kann es sagen. Telegram-Schwachstelle gefährdet momentan die Aktivisten, ja, in Hongkong und natürlich dann auch ganz klar anderswo. Ja. Man hat hier natürlich wieder Hongkong in die Schlagzeilen genommen, damit es jetzt richtig wirkt, ne? Aber man müsste es schreiben, Telekom-Schwachstelle gefährdet Aktivisten überall auf der Welt. Denn es gibt nämlich einen Trick, mit dem man die Identität von Leuten in Telegram-Gruppen offenlegen kann. Ziemlich heftig, und dieser Angriff ist auch nicht nur theoretisch, sondern man kann ihn praktisch nutzen sogar. Jeder im Prinzip. Man braucht keine besonderen Voraussetzungen dafür. Es ist zwar ein begrenzter Angriff, das heißt, es ist nicht so, dass man jetzt generell alle immer enttarnen kann, aber mit entsprechenden Voraussetzungen hinsichtlich der Telefonbücher, die man auf seinem Smartphone hat, kann man so einen Angriff absolut einfach führen, und damit ist klar, dass die Gruppenchats bei Telegram nicht sicher sind. Das wird auch klipp und klar hier in dieser Meldung so geschrieben. Das finde ich auch gut, dass hier mal Klartext gesprochen wird. Ja. Das Problem ist nämlich immer, dass die Verbindung zwischen Telefonnummer und Username da eine Schwachstelle ist. Telegram hat ja nicht seit eh und je diese strikte Trennung gehabt, und deswegen gibt es offenbar jetzt eben diese Probleme. Dazu möchte ich noch hinweisen, dass es beim Line Messenger schon immer eine strikte Trennung gab, die heilige Dreifaltigkeit sozusagen, ja. Der Username, ja, die Line-ID und die Telefonnummer. Und die drei sind strikt getrennt voneinander. Ja, das heißt, mit der Line-ID kann man jemanden einladen in eine Gruppe, der wird nicht die Nummer sehen von jemandem. Und das war nicht immer so bei Telegram, unglaublich. Ja. Die Leute, die dann in so eine Gruppe gehen, die sehen noch nicht mal die Line-ID von irgendjemand, sondern die sehen nur den Usernamen. Ja, und das sind eben wichtige Unterscheidungen, ja, die man da eben treffen kann. Und da lässt sich dann eben kaum das nachvollziehen, wer jetzt hinter welcher Telefonnummer steht. Und auch dieses Phishing über das Telefonbuch wird so nicht funktionieren. Man kann nämlich diese Funktion bei Line komplett abschalten auch. Man kann zwar bei Telegram ebenfalls abschalten, aber trotzdem wird dieses in diesen Gruppen weiterhin so funktionieren, egal was man eingestellt hat. Und das ist eben ziemlich problematisch. Zwar weiß Telegram davon, und sie arbeiten auch an Möglichkeiten, um das zu erschweren, diesen Angriff. Aber bis jetzt ist eben da noch keine Lösung gefunden. Entschuldigung. Also, ne, so ist das. Nicht immer nur glauben, weil irgendjemand sagt, die ist sicher. Ja, klar. Und weil es dann eben keine Firma ist, sondern irgendwie was anderes, ja, oder keine große Firma, ja, heißt nicht, dass es dann schön ist und gut ist und sicher ist, ja. Die sagen alle, ihre Sachen sind sicher, ja. Warum sollte man demjenigen mehr glauben, nur weil er klein und unbedeutend ist und deswegen sympathisch? Nee, so funktioniert das nicht, ja. So funktioniert das nicht. Ja. Gut, wie auch immer, komme ich jetzt zu den Community-Sachen. Mensch, wir haben so viel Zeit schon hier verbraten. Ich muss das ein bisschen im Schnelldurchlauf machen jetzt. sorry. Ich hätte Android OS nicht so viel labern sollen. Ja. Gut, dann haben wir erstmal was mit den Smart Speakern. Genau, da gab es mehrere Sachen. Ich lese mal vom zweiten Teil aus vor. Ja, es ging um die Smart Speaker. Nee, ich glaube, ich muss es ganz vorlesen. Zunächst mal die Sache mit... Ach, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander hier, weil es gab noch so viele andere Sachen. Also, Andi schreibt, der Vorteil von Smart Speaker ist, dass sie immer auf Abruf an sind. Ja. Das ist allerdings wahr. Der Chris schreibt auch, genau deswegen habe ich meine alte Stereoanlage auch noch mit einer intelligenten Steckdose gekoppelt. Hey, das ist lustig, das habe ich nämlich auch gemacht hier mit meinem Yamaha-Receiver. Ja, wenn ich dann meinem Echo sage, ne, dass er das anschalten soll, dann ist das okay, dann geht die Anlage an. Aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, das sind 45 Watt im Leerlauf, muss nicht sein. Ja, ich brauche das nicht für Musik zu hören. Ich habe mir da sowas selbst was zusammengebastelt, eine kleine Platine aus China für 1 Euro. Ja, oder es waren sogar 80 Cent, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich da zwei vernünftige Boxen dran gehangen. Ja, USB-Anschluss, USB-Netzteil und zack, im Leerlauf weniger als 0,5 Watt. Das ist also viel, viel zu überdimensioniert für mich. Ja. Ich mag auch jetzt keine ewig laute Musik. Ich bin kein Mensch, der jetzt das so laut haben muss, dass man die Ohren wehtun. Ja. Sorry. Aber ich habe es trotzdem mal gemacht wegen Klang, weil ich eben eine richtige Box dran haben wollte, damit eben auch die Höhen und die Tiefen ein bisschen besser rauskommen. Hört sich super gut an. Und der Verstärker ist absolut top. Von daher sehe ich keine Notwendigkeit mehr, hier den Yamaha Receiver überhaupt noch anzuschalten. Ne? Ein bisschen vermisse ich allerdings die Haptik bei dem Teil. Ist der, das ist immer sowas, so anschaltenden Receiver, ja, dann Lautstärke einstellen und auf die Eingabequelle schalten. Ja, das ist alles doch, ne? Ja, da merkt man, dass ich auch noch mit Stereoanlagen groß geworden bin. Ne? Unglaublich, ne? Mit verschiedenen Teilen. Heutzutage ist das vollkommen abstrakt, ne? Da ist es, ja, ich brauche nur das Handy und den Lautsprecher, fertig. Ne? Aber ich habe mich auch da umgewöhnt dran. Ich habe die Smart Speaker und die nutze ich auch gerne dafür. Die Soundqualität ist für, ehrlich gesagt, ist mir die ausreichend. Ja, was soll's. Der Echo Dot der dritten Generation ist es, glaube ich, oder was, die vierte Generation, weiß nicht genau, ist von der Soundqualität her schon für mich mehr als ausreichend. Der größere Echo ist noch deutlich besser. Ein Echo Input hängt eben bei mir an diesem Mini-Verstärker und den Boxen. Da ist die Soundqualität natürlich sehr gut. Und der im Bad steht, im Badregal, der braucht keine so große Leistung. Ja, wenn ich dusche, dann höre ich sowieso das Rauschen vom Wasser stärker. Also brauche ich mir wegen der Soundqualität keine Sorgen zu machen. Gut. Und ewig grüßt das Backsheet. Ich wundere mich, dass das immer wieder auftaucht, die Diskussion. Ja, ich weiß nicht genau, warum. Ich will das jetzt nicht analysieren, warum man immer wieder drauf rumreitet, dass technische Daten nicht alles sind. Ja? Aber zunächst mal die Specs, schreibt Alexander Schwarz, Specs sind nicht alles beim Smartphone. Dinge wie Display und Kameraqualität werden aus dem Specs-Sheet nicht ersichtlich, spielen aber trotzdem eine große Rolle und rechtfertigen in meinen Augen auch nicht einen höheren Preis. Moment, und rechtfertigen auch in meinen Augen auch einen höheren Preis. So, genau, also, ne, nicht die technischen Daten, sondern das Drumherum und so weiter. Ja, also, ich weiß nicht, die technischen Daten geben das, die Qualität des Geräts wieder. Man muss schon alle technischen Daten natürlich angucken. Ja, also, natürlich sagen die Leistungsdaten auch vom Display was aus. Was für ein Typ, ne, das ist AMOLED, IPS-Display, ja, sonst was. Die Größe natürlich, die Auflösung, besonders wichtig, die Auflösung. Ja. Ein 1080p-Display ist ein 1080p-Display. Ja. Fertig. Ja. Es gibt Kontrastunterschiede, bei einigen ist auch noch aufgelistet, ja, wie viel Nits man hat, und dann fängt es schon an, ja, mit diesen Sachen, die eigentlich keiner mehr wissen will. Ja, denn es gibt wichtigere Sachen, ja, als diese Feinheiten. Es kommt natürlich darauf an, was man selbst will. Und hier, ich habe ja vorgelesen in der letzten Sendung, ganz klar, das war eine groß angelegte Studie und da wurde ganz klar, oder Umfrage, ganz klar wurde da herausgestellt, was für die Menschen am wichtigsten ist und das sind eben Aspekt-Cheats, zumindest bei den Männern, ganz weit vorne mit dabei. Und die, ehrlich gesagt, das, die Display-Qualität war nirgends genannt. So ist das nun mal, ja. Warum? Weil es Sachen gibt, die insgesamt wichtiger sind. Wenn das Display super gut ist, ist das ein zusätzlicher Bonus, den darf man nicht verachten. Der ist toll. Ja? Das ist spitze. Ja? Das ist so, wie wenn ich ein Auto habe und habe noch eine super geile getönte Windschutzscheibe und getönte Seitenscheiben. Wow, das kommt voll gut rüber und ist auch gut gegen Blendung von der Sonne und hin und her. Und das macht wirklich was aus. Ja, ja. Aber das nützt mir nichts, wenn, wenn diese tollen Scheiben an der Krücke hängen. Ja? Und das lässt sich auch auf das Smartphone übertragen. Ja? Das Drumherum muss funktionieren, muss stehen. Es nützt mir nichts, wenn das Display gut ist und der Rest ist Mist. Ja? Oder, und jetzt kommen wir zum anderen wichtigen Punkt, ja? Der Preis. Es nützt mir auch nichts, wenn das Ding gut ist, ein tolles Display hat und ich mir davon einen Kleinwagen kaufen kann. Das werde ich nicht tun, weil das ist ein wirklich wichtiges Argument. So, und bei mir sind zwei wichtige Argumente: Specs und Preis. Und wenn die in Relation zueinander stehen, ist das gebongt. Ist das gut. Und ich will und muss auch auf diese Sachen gucken, ja, weil es mir überhaupt nichts nützt, wenn ich mir ein super schönes, tolles Handy hole, das mir super gut gefällt, ja, und ich das schon nach einem Jahr wieder über den Jordan kicken muss, ja, weil die Programme, die ich und die Apps, die ich nutzen will, nicht mehr zufriedenstellend laufen und ich jedes Mal einen Anfall kriege, wenn ich von einer App auf die anderen schalten muss und ich habe hier dauernde Verzögerungen, dann hängen die Dinger, dann fängt es an zu ruckeln. Das geht gar nicht. Ich merke das immer wieder, immer und immer wieder, jedes Mal, wenn ich merke, okay, jetzt brauche ich ein neues Handy, dann fängt es an, dass ich die Krise kriege beim Bedienen von dem Smartphone, weil mir alles zu lange dauert und das Smartphone nicht mehr mitkommt mit den Sachen, die ich machen will. Ja? Und dann weiß ich, jetzt brauche ich ein neues Smartphone. Und damit ich mir eben nicht jedes Jahr oder jedes halbes Jahr ein neues Smartphone kaufen muss, wird nur das Smartphone mit den besten Specs gekauft. Ende. Und das kann ich eben auch nur jedem anderen empfehlen. Und das ist auch der wichtigste Grund, warum die Leute unzufrieden sind mit ihren Geräten. Das ist übrigens auch der Grund, warum immer wieder Android in Misskredit kommt. Die Leute gehen hin, kaufen sich ein Smartphone, das sie von irgendeinem Geschäft, ein Handyhändler, empfohlen bekommen, ja, weil es ein Ladenhüter ist, weil es keiner mehr haben will, ja, mit Minimalspecs und für was brauchen sie das Smartphone, ja, ich will ein paar WhatsApp verschicken, ja, und na, ein bisschen im Internet surfen, ne, okay, gut, ne, wunderbar, dann reicht das ja aus, ne, schön. Ja, dann nehmen die das Handy und dann sagt auf einmal der Kumpel, du, da habe ich jetzt was Cooles, ja, installiert ihr das doch mal, dann machen die das da drauf und dann sehen sie, okay, das läuft ja bei dem viel besser, warum kann ich denn das nicht gescheit nutzen, das ist ja Katastrophe, da bricht ja alles zusammen, Akku ist schnell leer und so weiter, ja, und weiß man, dass man einen Haufen Mist gekauft hat, ja. Und es gibt durchaus auch Smartphones, die sind sehr gut, haben gute Specs, sind aber zu teuer. Ja? Und da mache ich auch nicht mehr mit. Ja? Weil diese Smartphones, die sind künstlich versteuert. Das wäre auch günstiger gegangen. Ganz einfach. Und eben, es gibt eben hier die bestimmte Hersteller momentan, die zeigen ganz klar, dass nicht alles, was gut ist, auch teuer sein muss. Ja? Und deswegen denke ich, ist es durchaus berechtigt, wenn man die Spec-Cheats als wichtigstes Kaufkriterium nimmt, zusammen mit dem Preis, ja? Und fertig. Weil da kann man sich schon ein Bild davon binden, das ist ein technisches Produkt und ein technisches Produkt kann man nur mit technischen Daten bewerten und nicht mit, das sieht aber ganz gut aus. Ja, also das ist nicht technisch. Okay. Und das, ich weiß, da spielen auch viele subjektive Sachen mit eine Rolle. Ja, man ist oft auch sehr überzeugt davon, von seinen Dingen. Das geht mir auch nicht anders. Da manchmal habe ich Dinge, die ich mag, und da darf keine Kritik dran kommen. Wehe, jemand kritisiert das, dann reagiere ich da sehr empfindlich drauf, ne? Und dann dauert es also manchmal eben ein bisschen, bis man dahinter kommt, Mensch, irgendwo, ne? Meistens ist dann, wenn man dann doch irgendwann was anderes gekauft hat, dann überlegt man sich, Mensch, warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Ja, eigentlich haben die ja recht gehabt und so, ne? Und so. Tja, so ist das nun mal. Ist nun mal so, was soll man machen? Ne? Aber ja, die Psychologiestunde ist jetzt vorbei. Eins möchte ich noch erwähnen, auch hier vom Alexander. Ich möchte hier mal eine Lanze für den von Rio so oft kritisierten Dark Mode brechen. Ich nutze den Dark Mode gern und habe auf meinem Galaxy S10 Plus keine Probleme, etwas auch bei direkter Sonneneinstrahlung zu lesen. Samsung hat in seinen Flaggschiffen immer schon sehr gute Displays eingebaut, und das ist diesmal nicht anders. Damit ist es auch locker hell genug für den Dark Mode. Aha. Und man muss kein Stubenhocker sein, um ihn zu benutzen. Also, du liest den Satz nochmal durch und weißt und merkst dann, wo sich das widerspricht. Ja? Zu hell, also locker hell genug für den Dark Mode. Das heißt, du erhöhst die Helligkeit und damit den Stromverbrauch, damit du noch was erkennen kannst draußen beim Dark Mode. Okay. Also, dann lieber Light Mode. Ja, und dann kannst du die Helligkeit sogar ein bisschen runterschrauben, Strom sparen, so mach ich's, und du kannst immer noch was erkennen. Yep, so sieht's aus. Aber nein, ich sag ja, okay, Dark Mode, jeder, der es haben will, aber Dark Mode ist nicht etwas, was man in den Mittelpunkt stellen sollte, wenn man ein neues System designt oder wenn man ein neues Handy oder irgendwas anbietet, ja. Das ist eine optische Spielerei, ja, die in der Regel schlechter ist im Freien als als eben der Light Mode. Das ist unstrittig, ganz einfach. Und es ist einfach halt so, weil man in schlechten Lichtverhältnissen, und das ist nun mal ein Display, wenn die Sonne drauf knallt, auch bei einem guten Samsung AMOLED-Display, ja, ist es eben besser zu sehen, wenn man etwas Schwarzes auf Weiß im Hintergrund hat. Ja, das hat was mit der Reflexion von den Lichtstrahlen zu tun. Ja, und auch mit, weil ein Teil von den Lichtstrahlen wird ja reflektiert vom Display, auch vom hinter dem LCD heraus. Ja, und von dem Filtern der zurückgeworfenen Lichtstrahlen im Auge. Ja. Und das kannst du ja mal, es gibt ja so schwarzes Papier, ja, mit weißer, so ein weißer Gelstift, ja, dann schreib dir da mal was auf, ja, und dasselbe schreibt dir auf dem weißen Blatt Papier, wobei ich muss noch sagen, beim Handy ist es unendlich viel stärker, weil das ein anderes Verfahren ist, ein anderes Colorverfahren, was quasi in der Natur, oder was in der Natur vorhanden ist und was auf dem Bildschirm vorhanden ist, ja. Also da bitte, das eine ist additiv, das andere ist sub, was? Ja, das sind, ne? Also das ist grundsätzlich unterschiedlich, und also kannst du aber machen, und dann dimmst das Licht, und dann wirst du sehen, was länger lesbar ist. Gut, Lautsprecher für das Regal war da noch was. Das ist übrigens dann auch gemündet in dieser Diskussion mit den Smart Speakern. Ja. Da wollte ich noch was anmerken. Der Andi hat geschrieben, Lautsprecher fürs Bücherregal sind das neue Ding. Ja, zum Musik hören sind die Dinger zu schwach. In Klammer, da fehlt schlicht das Volumen und die Luft zu beschallen. Besser ein Google Home, aber für Hintergrundberieselung noch ausreichend. Da weiß ich nicht genau. Ich glaub, da meinen wir jetzt wahrscheinlich andere Sachen. Also es gibt jetzt zum Beispiel Lautsprecher fürs Bücherregal von IKEA. Also von fehlendem Volumen ist da, kann man da nicht die Rede sein. Und die sind wesentlich besser als ein Google Home. Also überhaupt kein Vergleich. Das sind richtige Boxen, und das Google Home ist eben, ja, so ein kleiner Lautsprecher, ne? Das ist also nicht gut. Und das ist nicht nur für Hintergrundberieselung ausreichend, leider. sagen, sondern auch für richtig es krachen zu lassen, weil diese IKEA Bücherregal-Lautsprecher kann man nämlich auch kombinieren, 2, 4, 6, ja, und kann dann eben in einem Affenlautstärke das Ding hören, dass die Bücher runterfliegen. Leider muss ich sagen, weil offenbar hat ein Nachbar von mir so ein Teil installiert. Scheiß IKEA, Entschuldigung. Ja, weil die Dinger so günstig sind, kann sich die halt jetzt jeder kaufen, sorry. Und jetzt, ja, denke ich habe hier nebendran eine Disco. Ja? Zum Kotzen ist das. Dass die Leute immer alles laut machen müssen, ich weiß auch nicht. Sind die alle taub? Naja, egal, okay, was soll's. Auf jeden Fall wollte ich sagen, also es gibt ja verschiedene Lautsprecher, auch fürs Bücherregal. Und die von IKEA sind von Sonos. Und die hauen die Google Home Lautsprecher inklusive übrigens diesem Google Home Max weg. Ja, definitiv. Gut, was war noch? Ach ja, genau, der Chris hat noch was gepostet, das wollte ich auch noch erwähnen. Und zwar Nachfolger vom Google Home Mini ist in Arbeit, ein Nest Mini. Das soll einen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss haben. Ja. Und ja, der wird dann eben auch möglich sein, das an Anlagen eben anzuschließen und so weiter. Ja, das wird dann wahrscheinlich der sein, der in Thailand gebaut wird. Ne? Mal sehen, wie gut er dann von der Qualität ist. So, jetzt aber, ach Gott, schnell zur App der Woche. Pokémon Masters ist es diesmal natürlich geworden. Ja, ich weiß noch, soll ich viel davon dafür erzählen? Es ist ein schönes Game geworden, typisch im Pokémon-Stil eben kämpfen und Gruppen bilden mit den Pokémon. Neu vielleicht ist, dass man hier Teams mit Trainern gründet, also mit virtuellen Trainern, ja, die jeweils ihr eigenes Pokémon haben und somit kann man dann eben die Kämpfe bestreiten. Man muss vor den Kämpfen auch auswählen, sorgfältig, welche Trainer mit welchen Pokémons man einsetzen möchte. Sonst kann ein Kampf ganz schnell verloren werden. Es gibt die Möglichkeit, dann Multiplayer-Kämpfe zu machen. Das heißt, mit Freunden beispielsweise oder gegen Freunde anzutreten. Wenn sie dann noch Freunde sind, hat man Glück gehabt. Und also so ein Tournament gibt es da auch. Ja. Und die Grafik ist sehr schön, wirklich sehr, sehr schön für ein Pokémon-Spiel. Und hier haben die nicht gespart. Es gibt ein paar Probleme bei manchen Leuten auf den Smartphones. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja. Und einige Leute, bei denen funktioniert das nicht richtig, Grafikfehlern und so auf dem Smartphone. Ich bin da jetzt zum Glück verschont geblieben davon. Ich habe ganz komische Sachen im Internet gesehen, was da auftreten kann. Da ist mir jetzt aber nichts aufgefallen. Einziges Manko ist vielleicht noch natürlich dieses, ich würde schon fast sagen, Pay-to-Play-System. Ja. Es ist zwar so, dass ich jetzt noch nie in die Situation gekommen bin, dass ich nicht spielen konnte, aber ganz klar, das merkt man schon, wenn man schnell weiterkommen will, dann muss man auch Geld ausgeben, um Items zu kaufen, die man wiederum braucht, um seine Pokémon aufzuwerten. Und auch die Trainer müssen aufgewertet werden. Ja? Das ist ein heilloses System, also ein endloses System von Aufleveln, das man da machen kann. Ja, klar, man kann aufleveln, indem man auch immer wieder kämpft. Aber das ist sehr, sehr, sehr, sehr langwierig und wenn man das ernsthaft spielen will, wird man nicht drum herum kommen, das merkt man leider relativ früh schon, wird man nicht drum herum kommen, hier Geld dafür auszugeben natürlich. Auch wenn das klar ist, ja, dass das nicht alles kostenlos sein kann, hätte ich mir gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen weniger am Anfang in den Vordergrund gesetzt hätten. Und dann noch die Unterscheidung, es scheint momentan in Mode zu kommen, das gab es schon mal beim Game, das habe ich auch berichtet, bei Tales of Wind, was auch mal App der Woche war, dass man hier unterscheidet zwischen Diamanten, die man im Spiel bekommt, zum Beispiel für abgeschlossene Tagesquests und so weiter, und Diamanten, die man kauft. Und das finde ich echt unfair. Es gibt etliche Sachen, die man nur mit gekauften Diamanten kaufen kann, aber nicht mit kostenlos verdienten Diamanten. Und damit ist das ist ehrlich gesagt schon, finde ich, schon an der Grenze zur Nötigung, weil im Prinzip heißt es, egal was du hier scheinbar geschenkt kriegst, ja, ständig kriegt man Sachen geschenkt, ja, das hier zum Einloggen, weil dich regelmäßig eingeloggt hast und na toll, und weil du so ein guter Kunde bist und bla bla bla, das alles zählt gar nichts. Ja, das ist nur für ja, zweite Klasse Items. Und die wichtigen Dinge gibt es nur gegen gekaufte Diamanten. Das finde ich schon wirklich ein bisschen fresh und gibt einen kleinen Wermutstropfen drauf. ehrlich gesagt, ich habe schon kurzzeitig überlegt, ob ich deswegen das nicht App der Woche machen will, aber letztendlich merke ich, dass das Spiel auch sehr viel Potenzial hat, um auch Spaß zu machen. Und mir macht es auch noch Spaß und deswegen denke ich, kann man es noch vertreten. Also App der Woche, Pokémon Masters, kostenlos im Play Store, aber ganz kostenlos wird das Spiel nicht sein. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort geht's rund, dort könnt ihr alles loswerden und den Link zur Line-Community findet ihr in den Shownotes auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com, bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, so, sonst landet ihr woanders. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt nochmal und ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes rule that world.